Skirt, Skirt, Skirt. Trap ist tot. Es ist 8 am Abend, sie fängt an zu blasen. Ich muss gar nichts sagen, denn sie sieht schon von alleine. Klare Sache, ich hab einen Haken und ich dreh mich zur Seite. Seht ihr, Freezy guckt grad verblüfft. So einen langen hat er nicht mal, wenn er seine alte fickt. Ich bleib positiv, Digga. Ayo, nenn mich Proton. Dennix fängt grad an zu weinen. Mann, ihm reißt das Kondom. Und das Mädel will fliehen. Doch Dennix MC, sehr fies, jetzt sie sehr der Reger wie fies. Im Herzen ein G, doch braucht Penicillin. An dem Mettenden Pi wird sich heftig bedienen. Du redest zu viel, bist kläglich verliebt. Ekelige Bitch, wirst dir chebig gefickt, wenn ich den Penis reinschieb, bis sich das Mädel ergibt. Und zwar so mächtig tief, sie bedreht dich zerlieb. Versuch auf Gras zu chillen, was ich gar nicht will, weil mich die Schlampe filmt. Meine ging klar, doch die von Dennix war knapp 14, viel zu alt für ihn. Deine Ho beschwert sich nicht, doch sie wird grad viel zu hart gebankt. Alles was ich hab, kriegt sie straight in die Fresse, man, ich zahle Naturalien. Für sie dieser Penner sieht die Chance, mich zu dissen, doch es klappt nicht. Man, er wirkt benommen, er hat von seiner Alten für den Song Textverbot bekommen. Bitch. Sie gängen schon wieder auf Aufriss, Manner, sie haben den besten Charme. Sie können nicht landen, beides erschlampen, weil meine Leute ja hässlich sind. Probieren einen Klick, auf einmal macht's Klick, was sind aus sich, sie sind der nicht stick. Mein Tyson schaut durchs Fingern, doch scheiß auf sein Missgeschick. Er geht eine Runde weiter, zog ins Runde weiter und schlägt einer einfach die Zungenname einer. Im Hinterkopf frage ich mich, wie ihre bald Trauzeuge? Jawohl. Weil der Junge ist heirat. Ganz gewählt und ganz gechillt gegen die Mädels mit mir Tyson Capone. Ich daneben mit einer Rose und doch mit Tyson verzweifelt ganz schnell. Bricht die Hochzeit an. Was du redest? Such den Dennix. Die runden Weiber rennen am nach. Doch na, es geht nix. Der Dennix steht nur immer wie vorher da. Blowjob, Poser. Fragt zur Madel, ungehemmt, unverklemmt. Poloch. Aber ich genieß die Musik, so für Captain Cola im Action-Modus. Yeah. Denn ich statt durch Latex, Viola, Sex-Opus. Mit heißer verzweifelt meinte, er reißt vor Scheiß auf die heizige Nacht. Fuck. Er scheint zu begreifen, dass er zu feig ist und teilt, er ist einfach ein Soft. Facebook.